Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Liebe Freunde des Kulturspiegels, meine Begegnung mit dem Künstler Arndt Schinkitz, dessen Atelier Sinn Sinn besonders unter den Liebhabern von reich bestickten und plissierten, oft auf Traditionen im Bereich von Tracht und Traditionskleidung im mittel- und osteuropäischen Raum beruhenden Maß- und Couture-Kleidungsstücken ein Geheimtipp ist, da es auf sie spezialisiert ist, war wie so oft ein schicksalhafter Zufall. Natürlich waren wir in einer schönen Kurstadt mit internationalem Flair und Klientel, die sich seit fast 2 Jahrhunderten mit viel Prominenz und altem Adel durch einen deutschen Kaiser verbindet. Im Theater gibt es bis heute die Kaiserloge, ein Stadtschloss und viele alte Villen um 1900 zieren die Innenstadt und Stadt. Er saß wie so oft, er sagt, seit fast 50 Jahren bedächtig strickend in einem Kaffeehaus, auch dieser Ort mit Freude besucht und zum Stammlokal erkoren. Auch mich zieht es, ob in New York, Wien oder vielerorts in Deutschland, in solche alten Cafés. Ich liebe besonders dieses Café und es soll laut unserer Familiengeschichte einmal dem Frankfurter Zweig dieser Familie meines Vaters gehört haben. Ich besuche es ebenso gerne und so oft wie möglich. Trotzdem waren wir, Arndt Schinkitz und ich, noch nie einander begegnet. Als mir sein Tun, er strickte gerade an einem grünen Paar Socken, auffiel, kamen wir ins Gespräch und entdeckten gleich unsere gemeinsame große Liebe zu alten Trachten. Und zu meiner großen Freude sagte Herr Schinkitz besonders spontan zu mir mit Ihnen und natürlich auch die Passion zu erzählen, die von der Maßschneiderei und Stickerei für die Kirche ins eigene Atelier geführt hatte. Über das Schneidern vom herrlichen Hochzeitsgarderoben fand er eine kontinuierliche Verbindung zwischen Kirche und weltlicher Ornamentik, alten feinen Materialien und traditionellen Handwerkstechniken. So kann er bis heute die Anfänge seiner Strick- und Maßschneiderei, die er innerhalb seiner Ausbildung für kirchliche Ornate lernte, im weltlichen Bereich einsetzen. Immer mal kommt eine Restaurierung schöner alter Kleidung, ob kirchlich oder nicht kirchlich, hinzu. Meist aber geht es um die Inspiration, die diese Kleidung und die schöne alte Trachtenmode noch heute für ihn haben. Mit seinen reich verzierten Brautkleidern genießt er einen ganz besonderen Ruf. Zu seinen nur angedeuteten Einblicken ins Internetatelier Sinn Sinn gibt er jedoch immer interessante Kommentare. Dazu gehören bei einem Foto: genau sind es jetzt 48 Jahre, die ich stricke, und es gehört heute mit zu meinem Atelier. Wir arbeiten viel der 8 alten Trachtenstrümpfe nach. Die einfache Kollektion, so sagt er, wird auf Maschine gearbeitet, aber, so sagt er stolz und so habe ich ihn auch erlebt, alle Musterstrümpfe arbeitet er mit Hand. Ein paar sieht man im Bild. Er schreibt, hier seht ihr eine Auftragsarbeit, Strümpfe in Wolle, Leinen für eine Trachtentanzgruppe, gearbeitet nach alten und neuen Vorlagen. Blattmotiv zweier Knöpfe im Bündchen wie im Strumpf und der oben am Bund aufliegende falsche E-Cord. In alten Musterbüchern wird er als Kordelrand bezeichnet. Zu den Abbildungen von in sich gewirkten oder plissierten Stoffen muss man wissen, dass Arndt auch selbst Stoffe gewebt hat und noch immer selbst mit einer Maschine plissiert. Wir arbeiten mit den teuersten und schönsten Stoffen, ob Seide, Kaschmir oder teurer Brokat. Aber auch sehr schöne, einfache Stoffe finden im Atelier Sinsin Verwendung. Viele einzelne Stoffe mit stoffbezogene Knöpf- und Gürtel, Schnallen und Knöpfe, wie gesagt, gehören zu seiner Kollektion. Gearbeitet für ein Kostüm dazu, die zum Beispiel aus seiner reichhaltigen Sammlung die Knopfform 44 Bombay und die Schnallenform Hera 5 cm. So wird es auch auf der Seite erklärt, immer für die Fachwissenden und für die, die sich dafür interessieren. Eine solche Detailinformation wie der Gürtel unterlegt, abgedeckt mit Kunstleder, Ausrüstung, Dorn und Öse, Messing brüniert, Stoff handgefärbte und bemalte Thai-Seide. Wegen häufiger Nachfrage, zum Beispiel der 5 mm plissiert ist oder plissé ist aus reiner Seide, aber speziell im Atelier auf Permanenz behandelt. So können Falten unter hoher Hitze dauerhaft auf der Maschine plissiert werden. Eingesetzt wurde dieses plissé für eine Corsage. Zu einem ganz besonders schönen feinen roten Damast aus Seide, wir zeigen Ihnen den im Blog in der Sendung, schreibt er, dieser Stoff ist ein Teil meiner Meisterarbeit, der Paramentik. Vor 30 Jahren gewebt für ein kirchliches Ornat, es ist ein Seidendamast. Dazu wurde noch Seidensamt und Brokatstäbe gewebt. Material feiner Damast aus Seide, Herrensakko, Weste und dann die Verarbeitung Damenrock, Weste und Accessoires, Knöpfe, Taschen, Schuhe und viele andere. Hier müssen wir aus Rechtsgründen Ihrer Fantasie Lauf lassen, also Sie bemühen, denn so Arndt Schinkitz, die Kunden erwarten absolute Diskretion von ihm. Nun laden wir Sie ein zu einem Gespräch, das Einblicke zumindest übers Hören in die Arbeit dieses interessanten Künstlers gibt. Wir sitzen in einem schönen Wiesbadener Café im Sommer, umringt von vielen, vielen Menschen nachmittags, was immer sehr schön ist, finde ich, weil es auch das Flair dieser Stadt ausmacht. Das hat die Werbung für Wiesbaden durchaus richtig gesagt, dass wir hier dieses draußen sitzen, dieses Flair hat die Stadt. Das ist wirklich schön. Ja. Aber wir haben uns kennengelernt, da hast du am Schinkitz, ja? Strickend im Café gesessen. Genau, mit Socken. Das genau. Waren grüne Socken, kann ich mich gut erinnern. Und genau. Das war dann noch ein kühler Tag. Und erzähl mir ein bisschen, warum du im Café sitzt und strickst und wie das mit Trachten und Hochzeitskleider und Couture überhaupt zusammenhängt. Also im Endeffekt ist es so, ich kam zur Tracht durch meine Klosterzeit. Ich habe Theologie studiert, war lange im Kloster und kam im Kloster mit Schneiderei und Stickerei zusammen. Habe dann meine Ausbildung gemacht als Kunststicker und als Maßschneider. War das und in der Familie, dass da irgendwer sich... Meine Mutter war Wallstickerin, mein Vater war Schreiner. Wir hatten eine große Schreinerei in der Familie. Und meine Mutter hat die Stickerei nie aufgehört. Sie hat zwar hinter in der Firma gearbeitet, die Buchhaltung gemacht, aber es stand immer ein Stickstock zu Hause und es wurde immer weiter gestickt. Meine Oma hatte eine Firma, die hatte eine Stickereifirma. Und wo war das? Im Osten. Das ist so typisch, wie man das kennt, die Plauener Stickerei. Ja. Und das ist ja eine Schifflichstickerei mit damals schon großen Maschinen gewesen. Und was die Schweizer eben auch machen, das ist dieselbe Stickart. Und so kam ich überhaupt auf das Interesse. Ich habe mit 5 Jahren schon stricken gelernt und häkeln gelernt, sticken gelernt. Das ist alles recht früh begonnen. Dann wie die Zeit im Kloster eben war. Und als ich dann das Kloster verlassen hatte, musste ich ja irgendwo von leben. Ja. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich das ja mal gelernt habe. Und so habe ich ein Atelier hier aufgemacht, erst in Darmstadt, jetzt in Wiesbaden. Und unser Atelier ist so aufgeteilt in Couture und Strickwaren. Es gibt Strickwaren mit Maschine gearbeitet und mit Hand. Und so sitze ich dann im Café Maldana hier in Wiesbaden. Altes Wiener Kaffeehaus in Wiesbaden. Genau. Sehr traditionell. Ja. Genau. Und sitze dann hier strickend in der Stadt und arbeite Kundenaufträge mit der Hand. Sehr schön. Und wir haben gesagt, das sind nicht ganz preiswerte. Also nein, das sind Couture-Strümpfe. Ja, wer trägt sowas? Meine Maßkunden. Aha. Also im Endeffekt habe ich nur meine Maßschneiderkunden, ja, die bei mir Couture bestellen, die tragen auch Couture-Strümpfe. Weil das sind Maßstrümpfe, die an jedem Fuß angepasst werden, werden auch anders gestrickt. Und das ist, man kann sagen, so ein paar Strümpfe kosten zwischen 40 und 60 Euro, haben aber so lange, wie sie existieren, die Strümpfe, bei mir lebenlanges Stopfrecht, die schicken mir die zurück und dann werden die wieder gestopft und dann schicke ich sie wieder zurück, weil ich immer die Garne vorrätig halte für die Strümpfe. Denn das war jetzt ein schönes Grün-Gelb, mhm, und auch ein bisschen in sich gewirkt. Genau, also genau. Das ist eine computergefertigte Wolle. Ja. Die hat eine selbstmusternde Wolle, ist das. Die entwirft nach einer Zeit ihr eigenes Muster. Ja. Und wenn man die dann stopft, dann muss man ja genau das Garn haben, was wieder genau dasselbe Muster hält. Also muss ich für jedes Paar Strümpfe, was ich arbeite, auch die Wolle immer vorrätig haben, um die wieder nacharbeiten zu können. Sind das Regale und Regale oder was? Nein, man lässt dann für diese paar Strümpfe immer so und so viel Meter. Dann hat man extra ein Fach, wo dann sozusagen Briefumschläge drinstehen, wo dann immer die Restwolle drin ist. Okay. Man weiß immer, dass man so 10 Meter für eine neue Ferse braucht oder so. Und dann lässt man das da drin und dann kann man die nacharbeiten. Ich könnte mir die Wolle aber auch immer wieder nacharbeiten lassen. Das ist und, möglich. Das sind also Betriebe, die noch, also jetzt bei Wolle vielleicht nicht ganz so antik, aber wir haben darüber gesprochen, dass du auch mit Bordüren arbeitest. Ja, also gerade die Trachtenbordüren, was ja das Thema ist, Tracht, habe ich das Glück gehabt, hier bei uns in Deutschland noch kleine Betriebe zu finden, die so am Existenzgeschehen noch dahin dümpelten und die sich dann Gedanken gemacht haben, hören wir auf oder machen wir weiter. Und da ich das Glück hatte, noch Kontakte mit anderen Firmen wiederherstellen zu können, dann haben die sich entschieden, so ein Konsortium aufzumachen. Jeder hat etwas, wo ein anderer von profitieren kann. Und so ist der eine, der die Garne noch herstellt, der andere kann sie noch verarbeiten, der andere vernäht diese Produkte und so bleibt dieses Handwerk erhalten. Bei mir geht es als Maßschneider auch darum, dass die alten Handwerkstechniken, wer kann heute noch handplissieren, wer kann heute noch rollieren mit Hand, wer kann noch sticken mit Hand, also Maschinen sticken mit Hand, wo der Rahmen handgeführt wird. Und das sind viele Techniken, die verloren gehen. Und gerade auch im Trachtenbereich gehen viele, wie gerade bei den Hauben, wie faltet man eine Haube, das ja so aussieht. Den Radkragen zum Beispiel bei verschiedenen Trachten. Wie wird der Kragen gebügelt? Das weiß heute keiner mehr, wird dieser Kragen platt und hoffe, dass er sich in Wellen legt, aber das ist natürlich, das sind, auch viele sind plissiert, ne? Genau, viele plissiert und auf Tolleisen, das sind runde Eisen, die kegelförmig sind und darauf, weil man hat ja im Endeffekt, das sind kreisrunde Segmente, die in der Mitte gelocht sind, die man dann so als Halskrause macht und das sind zwei Platten, die werden aufeinander geheftet, okay, wie eine Tasche, ja, und dann kann man mit dem Eisen dazwischen und dann kriegst du genau diese Bogenform und dann musst du zwischen jede Tasche immer das Eisen und das sind Techniken, die heute nur noch die alten Damen beherrschen, ja, nur die sterben uns alle weg. Und was machen wir da? Also gibt es da auch Nachwuchs in diesem ja, Team? Oder also es ist so, dass es Trachtenvereine gibt und in den Trachtenvereinen stellen die ihre eigenen Volkstrachten wieder her und ich kriege ab und zu auch Anrufe und gerade bei alten Plissé-Techniken oder Falttechniken, um denen das zu zeigen, wie die ihre eigenen Volkstrachten wieder in Falten legen. Ja. Zum Beispiel die Stiftelfalten oben an dem Rock. Viele fangen dann an, es aufzureihen und dann zu ziehen, ja, aber du kriegst nie den Abstand so genau hin, aha, dass man dahinter erst einen Stoff legen muss, aha, einen Karostoff, um dann genau die Abstände zu haben, genau, ja, dass du die Stiftelfalten hinkriegst. Ja, ja. ja. Genau, und das ist viele alte Techniken, Ausbrennarbeiten zum Beispiel. Es gibt diese Samtschößchen und Samtjacken, wo man auf einmal so... gewirkt sind die, ne? Genau, also höher und genau, hoch im Flor. Genau. Und dann wird dieser Flor wird ausgebrannt durch eine Säure. Ja. Und dann kriegst du diese verschiedenen Flortiefen auch hin. Genau, ne? Also das sieht man als in sich gewirkt, genau. Aber es ist tatsächlich, wenn man drüber fasst, ist es auch eine verschiedene Höhe, genau. Im Stoff. Und wenn man sagt, mit Säure arbeiten, nur begrenzt. Das heißt, genau. Also es ist für diese, es gibt gerade für diesen Stoff und für diese Höhe, genau. Man zerstört damit nicht das nicht Gewebe, nicht das ganze Gewebe, nur ein Teil, dass der obere Flor damit abgetragen wird. Ja. Es gibt aber auch die Vollausbrennung, dass man bis zum Gitternetz, bis zum Trägergewebe geht. Da ist der Kettfaden aus einem ganz anderen Material, den die Säure nicht angreift. Ja. Und dann guckt man auf dem Netz unten. Okay. Und dann hat man eine... Ist auch ein Loch, man könnte auch genau, ein Loch herstellen. Könnte man auch. Das ist eine Samtspitze. Ja, ja. Und damit werden Samtspitzen her. Gerade wieder Couture-Brautkleider. Ja. Da macht man eben bei den Brautkleidern die Samtspitzen raus, die dann oben Flor haben. Ja. Und unten drunter aber ein hauchdünnes Gewebe. Also das ist fantastisch und die Bräute kommen zu dir, weil sie wissen, das hast du, dieses Material oder ja, Beispiele? Gibt es das es online? Gibt, oder so? Nee, ich mache keine Werbung. Okay. Meine Mode, die ich mache, weil ich nur alte, ich arbeite nur nach alten Schnitten. Ja. Es gibt bei mir keine modernen Kleider, sondern immer nur Kleider von den 30ern bis zu den 60ern. Okay. Und älter natürlich, ja. Also zurück, Empire. Zeit und viele Bräute wollen wieder die schlichten Brautkleider. Ja. Also dieses geradlinige, Unterbrust getragene, fließende Stoffe. Und das ist Mundpropaganda. Also ja. Ich habe das Glück, dass ich nicht viel arbeiten muss. Ja. Und mir meine Kunden aussuchen darf. Ja. Und dann suche ich mir natürlich auch die Kunden aus, die ich gerne verhülle. War das gleich so oder ist das ein bisschen schwierig, wenn man so anfängt? Ich meine, dieses ganze wenn man anfängt, okay. Muss man alles nehmen. Ja, ja. Aber man zahlt viel Lehrgeld in den Jahren, dass man Kunden hat, die nicht zahlen können, die ja. Alles haben wollen. Ja, und noch haben. Ja, genau. Aber dann gibt es auch Kunden, die nie zufrieden sind. Ja. Die ewig an der Sache arbeiten. Genau. Ja, ja. Und, na ja, das ist ein ongoing project, also es ist nicht ganz so schlimm. Kann man aber nicht finanzieren. Nein, das stimmt. Das ist es dann, weil... Und es sind wahrscheinlich auch sehr anspruchsvolle Kunden, die dann ja. Gerade diese ganzen ja. Veränderungen wollen. Ja. Ja, ja, ja. Und wie ist der, also diese Betriebe, die jetzt solche alten Sachen herstellen, ist das mehr Ost oder ist das der West? Also es ist wirklich so, dass die erhaltenen Textilbetriebe, die kleinen Textilbetriebe, wirklich noch im Osten sitzen. Ja. Es gibt noch viele Stickereien und Wirkereien, Bandwirkereien haben wir viel, auch noch im Westen, also in Nordrhein-Westfalen, gibt es noch etliche... Also die quasi... Die Borten herstellen. Borten herstellen, die bunt zum Teil genau, sind. Genau, sehr bunt, die ja. Traditionellen Trachtenborden, ja, die ja. Sind ja viel im Bergischen Land, sagt man dazu. Das ja. Ist Richtung Köln, okay. Wuppertal, Schwelm. Da ist sozusagen diese ganze Webware hergestellt worden. Da war die ganze Tradition der Weberei, der Bandweberei, die kommt aus dem Bereich. Und da gibt es heute noch so 4, 5 Betriebe. Ich weiß nur noch von 2, die noch traditionell arbeiten. Aber im Osten gibt es noch etliche kleine Stickereibetriebe, die immer noch versuchen zu überleben. Aber auch bei denen wird es immer schwieriger, ihren Absatz zu finden. Ja. Weil die Schweizer haben ja auch eine sehr gute Stickerei, die günstig ist und auch noch traditionell arbeiten. Und ja, die Schweizer Tracht sowieso, also ja. Ich kenne die Berner Tracht, ja. Das ist also auch mit sehr viel Einzelheiten und genau. Sehr schön. Wir haben hier gerade einen Thüringer Tracht. Du sammelst auch Trachtenbücher. Ja. Wie kommt man an Trachtenbücher? Es gibt so 1, 2, die noch im Handel sind, im Antiquarischen meistens. Wir haben jetzt ein ganz tolles, ich glaube, du hast es auch entdeckt, ja, ich habe genau. Es gezeigt bekommen. Und es war also ein Fotograf, der eigentlich keine Frauen haben wollte, die also von der vom Laufsteg kommen. Genau. Dann hat wirklich Leute aus diesen Dörfern ja. Genommen, die dann normale... Der Otto-Normalverbraucher. Ja, die ja. Frauen mit Übergewicht, mit Untergewicht, ja. Also ganz normale Menschen von der Straße, genau. Die auch noch Tracht tragen. Und ja. Wir haben in Deutschland noch genug Frauen, leider die Älteren, ja, die sie auch noch wertschätzen, ja, und die auch noch täglich ihre Tracht tragen, die anderen nur an Feiertagen. Weniger, also ja, wird weniger. Man sagte, die Schaumburger Braut brachte 15 verschiedene Kostüme in die Ehe ein, ja, und sie war also eine preiswerte Braut, wenn sie denn dann schon von dem Herrn geheiratet wurde. Ja, ja. Weil sie schon alles hatte. Weil sie schon alles hatte. Ja. Ja, also wir haben hier heute viel los. Ja. Wir haben ja auch gute Temperaturen, da fahren die Leute um hier wie die Fliegen. Naja, es ist wirklich warm und es ist vor allem schwül. Ja. Aber das kennen wir auch von anderen. Ja. Ja. Wenn du jetzt diese Bänder machen lässt, haben wir gerade darüber gesprochen, dass die alle in Weiß dann sind. Also ja, das, was du nimmst, sind nicht die bunten Bänder für die Hochzeitskleider speziell. Also wenn wir traditionelle Hochzeitskleider machen, wollen die Bräute ja natürlich die weißen Hochzeitskleider. Ja. Es kommt schon mal vor, dass es eben auch Trachten-Hochzeitskleider wären. Ja. Die sind aber oft schwarz und ja, nicht weiß. Ja. Und dann ist die Borte auch wieder nicht bunt, sondern dann ist die Borte auch wieder schwarz. Aber in sich gewirkt. Genau, gewirkt und gestickt. Genau, genau. Ja. Ja, ja, ja. Aber das ist eben dieses, es gibt selten Trachten-Brautkleider, die wirklich weiß sind oder auch bunt. Was dann ist, es die Haube oder mal auch eine Schürze, die eine Farbe hat. Aber das Kleid selbst ist immer schwarz. Ja. Und die meisten Bräute wollen nicht in Schwarz heiraten, sondern in Weiß. Und dann habe ich eben auch schon welche, die dann so traditionelle Trachtenbrautkleider wollen, also ein Dirndl, wo ich immer sage Dirndl, weil Trachten und Dirndl, das wird ja oft verwechselt. Das eine ist Spielerei und das andere ist Tradition. Also das Dirndl ist mehr so, wenn wir sagen Landhausstil, ist auch ist so es ja, das ist, das Dirndl ist die Bauerntracht, im Endeffekt diese Uhr, was die Bäuerin im Stall getragen hat. Da ja, sagen es heute für uns Dirndl. Ja, und aber das die Tracht, Arbeitskleidung. Ja, also das genau, genau. Es war Baumwolle, war das. Ja. Also das einfachste Material im Endeffekt, eine einfache Schürze davor. Und was wir heute so als Dirndl sehen, das ist irgendwann Mode. Es ist entstanden. Man hat die Österreicher gesehen, die Trachten tragen. Dann haben die Wiener gesagt, ja, wir wollen das auch. Und die echten Trachtler haben gesagt, wir nähen euch die nicht. Und dann haben die sich das vom Schneider nacharbeiten lassen. Und so kam irgendwann diese Schmucktrachten oder Schmuckdirndl raus. Ja, also diese Dirndl-Geschichte ist eine sehr interessante Geschichte. Da gibt es eine sehr interessante Dame in Bayern, die sie sich da richtig drauf spezialisiert hat. Die näht auch selber Dirndl und die sagt immer, im Endeffekt ist es eine Bauerntracht und soll es auch bleiben. Also wir sollen nicht denken, dass das Dirndl irgendwas Besonderes wäre. Ja, gerade also beim Oktoberfest. Es Brokat, also es nein, ist eigentlich ein bunter Spaß. Genau. Aber ich meine, jetzt ist auch die Rocklänge hoch und runter. Also sie hat bestimmt nicht ursprünglich als Minirock dargestanden. Nein. Und das wird jetzt im Moment also hochgehalten. Es wird alles ein bisschen dahingehend, dass man das zu einem Fest oder ja, mehreren Festen trägt. Kostümisiert, aber nichts mit urgewachsener Tracht. Nein. Und ich glaube, die Leute, die sie kaufen, kaufen sie auch nicht aus dem... Nein. Sie verkleiden sich für eine gewisse Zeit. Ja. Das ist gerade, wenn Oktoberfest ist, ja, sieht man dann auch, ist Asienware. Also ich habe ab und zu mal ein paar Dirndl, die ich nähen darf. Aber dann ist so ein Dirndl aber auch genauso teuer wie eine gute Volkstracht. Ja. Und dann hat man aber Bestand. Also die kann man dann immer weiter aufwerten mit einer neuen Schürze. Der Stoff ist immer eine Grundfarbe und nicht dann irgendwie groß Brokat in sich noch groß gemustert, wo man dann immer mit der Schürze abhängig ist. Und ich finde, wir vermischen viel zu viele Stile miteinander, ja, anstatt in eine Richtung zu gehen. Aber das ist unsere ganze Zeit, die vermischt alles. Naja, wir haben auch so viel zur Verfügung. Ja. Und wir haben, ich denke immer an die Römer, ich saß gestern in einer römischen Ausstellung und guckte so an die Wand und dachte, welcher von den vier Stilen ist das jetzt? Weil ich das eigentlich wissen müsste. Aber da wurde auch zum Schluss dann alles bunt gemischt. Auch ja, bei den, und das findet man in Pompeji. Also die Pompeier waren so am Ende eigentlich ihres Stiles angekommen. Und ich weiß nicht, was danach gekommen wäre, wenn Pompeji nicht unter Schutt und Asche gelegt wäre. Würde danach, genauso wie die Griechen jetzt sagen, wir lieben Tarpon Springs in Florida, weil es noch blau und weiß ist. Wenn wir jetzt nach Athen gehen, ist alles beige. Ja. Und das gefällt uns gar nicht mehr, weil wir Griechenland in anderer Erinnerung haben und unsere Großeltern auch. Also immer, wenn man ins Ausland geht, wird da ein Tourismus, also da werden die Leute ganz pur, aber von einer anderen Zeitperiode. Es ist aber auch so, viele sehen es ja nicht. Da, in dem man lebt, man kriegt eine ganz andere Sicht. Ja. Wenn wir in den Urlaub fahren, ja, das ist alles gut und schön. Ja. Die Leute, die da leben, nicht so. Genau, Veränderung, weil es einfach normal ist. Ich habe das täglich. Ja, ja, und so ist es auch, wenn man eine Trachtlerin fragt, die sie täglich trägt. Das ist meine ganz normale Kleidung. Ja. Ist nichts Besonderes. Ja. Andere, die sie nur sonntags oder zu Feiertagen, pro Leichnam, hohe kirchliche Feiertag, dann ist es was Besonderes. Absolut. Und ich finde, eine Tracht ist immer was Besonderes. Weil das eine Aussage ist. Ja. Ein Statement. Ja, genau. Genau. Also nicht Traditionalist. Ja. Und nicht konformist und rückschrittig, ja, sondern man ist immer noch in der Zeit, weil es nie, eine Tracht ist zeitlos. Mode, ja, genau. Ja. Ist, man ist immer angezogen, man ist immer, das war wie in Ordenstracht auch immer. Ja. Die hat sich nie verändert, die ist immer gleich geblieben. Ja. Und woher kommt zum Beispiel die ganze kirchliche Mode? Ja. Die kommt aus dem alten Rom. Also, wir sprachen gerade von Ordenstracht. Ja, Ordens und die aus Tracht aus der römischen Zeit. Die Tunika, also die Priester tragen unter ihrem Messgewand, das nennt sich Albe. Ich wollte das sagen, wie ein ganz einfaches Gewand. Genau, das ist eine Tunika, das ist wie ein langes Hemd. Ja, okay. Und so haben sich die ganzen Gewänder, die Tunika, die Dalmatik, die Kasel, alles aus römischen Gewändern entwickelt und wurden dann zu Messgewändern erhoben. Es gibt auch den Pluviale, das ist ein Chormantel, ist das. Das hat es alles in der römischen Mode schon gegeben. Ja, und heute also, ist es, denke, ja, und ja, heute ist es im liturgischen Bereich. Und diese Stickereien haben sich wahrscheinlich etwas verfeinert. Genau, also die Ornamentik ist einfach mehr blumig geworden. Also man hat ja dann auch mehr in der Wirkware, also in der Webware gearbeitet. Davor war Stickerei, dann wurde viel gewebt. Also so die Atlasweberei, also Brokat gab es dann viel, also Seidenbrokat. Und erst heute geht man natürlich, es müssen immer edle Gewebe sein, sonst anders darf nicht verarbeitet werden in der Liturgie. Ist ja klar, für die Geistlichkeit nur immer das Beste, nur Seide. Also es darf nur Seide verarbeitet werden im liturgischen Bereich. Machst du da was? Mache ich auch, aber ich sticke mehr in liturgischen Bereichen. Und aber Nadelmalerei eher, also so freie Hand, also ich liebe nichts Vorgezeichnetes, okay, also nichts mit Kästchen oder Strichchen. Aber es wird ich mache ein Bild, genau, ich mache ein Bild, man macht einen Entwurf, man sieht sich die Kirche an, okay, und dann wird das, also die Architektur der Kirche soll sich im Endeffekt im Messgewand, also thematisch, man kann ein Evangelium als Grunde legen, man kann einen Marienkasel als Grund legen, also ein Thema, oder eben die Architektur. Haben wir gerade in Paderborn Libori-Fest. In Libori hatten wir ein schönes Festornat. Das war ein Ornat, da waren Pfauen drauf. Das heißt, hieß auch das Pfauenaugenornat. Und dann hat man das ins Museum geschickt, weil das nach 50, 60, 70 Jahren langsam auseinanderfiel. Das ist konservatorisch. Genau. Was waren Seidenstoffe, Seidengarne. Und das ist einfach durch den Gebrauch ist es zerfallen. Und dann hat man jetzt einen hochmodernen Entwurf gemacht. Kommt gar nicht an, überhaupt nicht. Also wenn man so ein von einer Künstlerin entworfenes und gesticktes Ornat hat, also mit 30, 40 verschiedenen Einzelstücken und heute so ein hochmodernes, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, für eine hochmoderne Kirche ja, aber nicht für einen Dom, der so alt ist. Paderborn mit seiner ganzen Kirchengeschichte, das ja, ist dann schlecht. Ja. Nee, und das ist in der ganzen Zeit Geschichte. So hat sich es auch im Trachtenbereich sehr verändert. Ja. Also die neuen Volkstrachten haben ja auch nicht mehr diese Klasse und diese. Es sind ja viele. Überhaupt noch? Gibt es noch? Ja, die werden immer weit. Ja, gibt es. Ja, die meisten dieser voll so komplizierten Güter kaufen, sind auch mit der Erfindung des Autos eigentlich auch nicht mehr so praktisch. Ja, weil sie weg waren. Ja. Weg oder passen nicht in den Raum. Ja, gerade die Hauben, die hohen. Ja, die Flügelhauben. Das ist eigentlich schade. Also, aber die Männertrachten werden eher angepasst. Ja. Weil diese Schmucktrachten, die dann auch sehr bestickt waren bei manchen Männergemeinschaften, das war denen dann einfach auch zu bunt. Ja. Und ich sehe eigentlich eher eine Militär, also eine Anbindung an Militärröcke, Herrenröcke. Ja, ist es. Also Fräcke, wie immer das aussieht. Ist auch Gewandmeisterei, also im Endeffekt ist diese Arbeit ja auch eher der Uniformschneider, der diese Trachten, die Herrentrachten machte. Ja, genau. Und das sind also im Norden weiße und im Süden sind dunkle und bunte und auch Westen und so. Für die Westen kommt wieder auch hier im Modebereich? Ja, ja, bei den Frauen und bei den Männern, ja, auf Couture. Sie laufen im Moment überall in Italien, in Paris laufen sie, also im Herren- und Damenbereich. Ich habe jetzt Modezeitschriften bekommen, wo wirklich die tollsten Westen drin sind. Ausgefallene Blusen kommen in der nächsten Saison, ganz ausgefallene Faltentechniken. Wie kommt sich das wieder mit deiner Arbeit? Machst du jetzt etwas mehr traditionelle Sachen? Ich bin interessiert, weil diese Techniken, die alten Techniken, weil in den neuen Blusen haben wir Plissé drin, haben wir Handfalttechniken drin, haben verschiedene Nadelmalereien, also Nadelarbeiten drin, weil Biesen gelegt werden, was lange total verpönt war. Es war eher auf schlichte, also dann ist man eher auf feine Stoffe gegangen, aber nicht auf Großarbeit an der Bluse. Und heute guckt man eher, dass wieder Stickereien, auf Jeanshosen wieder mit Stickereien drauf, was ja in den 70er Jahren schon mal da war. Und war gestern im Geschäft, da waren, die sahen aus wie Kittel aus der Ukraine. Also ich hatte das Gefühl, oder irgendwo aus Osteuropa, diese ganzen Kreuzstick kommen plötzlich wieder. Und richtig bunt und schrill. Ja. Und so Blusen, genauso wie die ungarische Stickerei ist das, Tracht von Herren mit angezogenen Kragen, also oder nicht mehr. Wahnsinn, es ist wirklich interessant, wir verfolgen es und wir haben es ja alle zur Verfügung. Also jeder kann machen, was er will, aber im Endeffekt ist die Blüte von letztem Jahr dann doch nichts. Also wer jetzt wirklich der ganzen Sache folgt und solche Sachen, wenn jetzt so ein Brautkleid zum Beispiel bei dir, also mit diesen wunderschönen alten Bordüren benutzt, also oder bestellt wird. Mhm. Was machen die dann hinterher damit? Das ist ja, es wird umgearbeitet. Es wird umgearbeitet, Was macht man dann? Also ich mache Upcycling, ist bei mir das Nonplusultra. Aha. Also ich mache nichts, was nur einmal getragen werden kann. Okay. Und es ist nie ein Kleid, es ist immer ein Zweiteiler. Es ist immer, auch wenn es ein Empire-Kleid ist, also Unterbrustkleid ist, kann man das Oberteil immer abknöpfen und könnte es tiefer setzen und ein anderes Oberteil dran machen. Also es ist immer so gearbeitet, dass es umarbeitbar ist. Und auch, was wäre jetzt für eine Gelegenheit, so etwas dann anders anzupassen? Es wird eingefärbt. Okay. Diese Materialien sind alle färbbar. Also ich nehme Seidenmaterialien und Seide lässt sich gut färben. Es wird unter hohen Temperaturen dann gefärbt und der Seidenstoff vom Kleid ist färbbar und so wird aus diesem Kleid dann natürlich ein anderes Kleid. Weil viele Frauen heute sagen, meine Tochter wird nie mein Brautkleid tragen wollen. Und warum soll ich ein Kleid, was so teuer ist? Weil Couture kostet seinen Preis. Und warum soll ich das nur einmal tragen? Und daraus wird dann ein Sommerkleid gemacht. Ein schönes Sommerkleid zum Beispiel. Ich hatte jetzt ein richtig weit schwingendes Seidenkleid. Und das ist weiß geblieben. Und darüber haben wir dann einen Bordeaux-roten Chiffon-Oberstoff gemacht. Und das Weiß schimmert durchs Bordeaux durch. Und haben den Schnitt ein bisschen angepasst. Das ist ein richtig langes, schönes Sommerkleid, was man auf einer Party tragen kann. Wo keiner sagen würde, das ist ein Abendkleid. Oder ein Brautkleid, genau. Also es ist zu wenig für ein Abendkleid. Das ist eher so ein Partykleid. Aber man kann jedes Kleid, auch jedes normale Brautkleid, könnte man umarbeiten. Nur oft ist der Aufwand für Stangenware zu hoch. Ja. Und wie ist es mit Perlen und solchen Dingen? Ja, Pailletten. Ja. Also es kommt drauf an. Es kommen nur alte Pailletten drauf und alte Perlen, weil zur damaligen Zeit hat man viel mit Flitter und natürlich mit Gold gearbeitet, gerade in der Trachtenarbeit. Und ich habe Gott sei Dank auch da eine Firma, wo ich Weißflitter bekomme und auch weiße alte Perlen. Also die sind aus Böhmen, so, sag mal, wo früher die besten, natürlich aus der Tschechei, wo sie hergestellt werden. Und die werden heute noch mit Hand aufgenäht. Ne? Und das ist natürlich dann, man kann sie mit Maschine aufnähen, aber dann sitzen sie natürlich so gleichmäßig, was aber dann fürs Auge nicht einfach steht. Und so muss man sich wirklich hinsetzen. Dann hat eine Näherin dann wirklich nur den Auftrag, dann für etliche Tage ein Kleid mit Tausende von Perlen zu besticken. Ist das eine feste Crew bei dir oder sind das einzelne? Das sind alles Damen, die eingekauft werden. Weil das sind alles alte Damen, die diese Techniken noch beherrschen, von denen ich viele Techniken auch gelernt habe und die schon lange im Ruhestand sind, die ihre Rente aber aufsetzen. Weil Näherinnen haben nie viel Geld verdient, auch Stickerinnen nicht. Und die haben alle kleine Rente, 700, 800 Euro. Und die können bei mir noch im Atelier arbeiten. Also aber auch reißen die Kleider oder genau. Reißen die Damen? Die Damen, also manche Damen kommen zum Beispiel zum Plissieren, da brauche ich meistens eine zweite Hand. Dann wohnt in der Nähe eine, die kommt dann zum Plissieren, ist dann da, aber auch zum, wenn ich einen großen Auftrag mit Kleidern habe, wo man dann mit mehreren dran sitzen müsste, dann habe ich auch 4, 5 Damen im Atelier. Und im Moment haben wir einen großen Stickauftrag und deswegen ist es eben auch nicht möglich gewesen, weil die Damen schon sehr... Die sind überlastet. Man muss sich da hoch konzentrieren. Ja, das ist genau. Und da haben sie sich gegen ausgesprochen. Ich habe sie extra gefragt. Und dann sage ich immer, ich bin froh, dass ich die Damen noch habe. Die Älteste ist 92, aber die hat so einen feinen Stich. Ich habe gesagt, und wenn ich sie nach oben tragen muss, ist dann, die liebt einfach die Aufgabe, noch was zu tun haben. Ja. Nee, und das ist völlig in Ordnung. Ich finde, dass man einen Künstler nicht stört. Und das kommt, das ist in jedem Metier, gibt es super Leute. Du hast gerade genau das Richtige gesagt. Es ist Kunst. Also es ist eine Handarbeitskunst. Also, und deswegen auch meine Preise. Alle sagen immer, ja, du bist teuer. Ich sage, warum bin ich teuer? Weil es keine Stangenware ist, sondern weil es eine Handarbeit ist. Ich sag, das muss auch der Kunde, der das, ich glaube, das versteht dann auch jemand. Ja, der es schätzt, der kommt. Und deswegen sage ich ja, ich nehme nur Kunden, die ich mir aussuche. Du hast gesagt, was von Knöpfen, dass du sehr, sehr viele verschiedene noch, dass also auch Chanel zu dir gekommen ist, weil du eben noch diese alten Formen hast. Genau, also noch traditionelle Knöpfe und eben auch mit Stoffbezieher, genau. Also das sind alte Astor-Formen. Also es gibt die Firma Astor Berning, die auch in Schwelm, also auch Bergischen Land wieder, das ist alles wieder typisch, also man sagte, die ganzen Accessoires, die hergestellt wurden, wurden alle in Wuppertal-Schwelm, also alle in diesem Bergischen Land hergestellt. Kurzwaren, die man so brauchte. Posamente, weil Borten gehören ja zur Posamentenweberei, gehört das ja. Und die hat man alle daher gekriegt. Und ich hatte das Glück, einen Betrieb aufzukaufen, der knapp 1000 Formen für Knöpfe und Schnallen, Gürtelschnallen, diese Stoffgürtelschnallen, was man so in den 50er, also von den 30er bis 60er, 70er Jahren hat man die getragen, wie ja Plissé auch lange weg war. Und Plissé ist wieder gekommen und ich sehe, Chanel hat jetzt schon viele Plissé-Röcke, aber auch wieder diese Knöpfe, die stoffbezogenen. Ich habe sie lange nur für Smokings, für Brautkleider, die kleinen Bombenknöpfe gemacht oder Halbkugel. Ich habe 100.000 Knöpfe an meinem. Wir haben auch hart daran gearbeitet, nicht nur am An- und Ausziehen, sondern auch meine Mutter hat sie noch bezogen und mein Brautkleid hatte viele, viele, viele Knöpfe. Genau, und heute sind das ja nur Scheinknöpfe, darunter ist ein Reißverschluss. Die werden einfach, und damals bei der Tradition gehören nämlich Knopflöcher und man sagt, die Braut. Also ich habe Schlaufen bei mir, aber das. Ja, es ist genauso eine Friemelei. Ja, natürlich. Ja. Wir waren alle sehr müde. Ja. Aber auch das kommt wieder. Also auch zum Beispiel, ich mache Silber- und Goldknöpfe. Das ist ein dünnes Goldblech, was geprägt wird. Okay. Und dann gibt es eine Gegenprägung. Das ist ein Konus aus Holz und hat einen Metallunterknopf. Und dann wird hinter über diesen Knopf, das ist ein Goldblech, ein dünnes Goldblech. Ja. Und das sind eben auch wieder traditionelle Knöpfe, die man an Uniformen getragen hat oder auch an gestrickten Damenjacken. Das war eine Zeit lang, war das auch total angesagt und dann wurde es nicht mehr gefragt, weil die alten Materialien natürlich alle nicht haltbar waren. Auch die alten Asterknöpfe. Knöpfe waren natürlich rostanfällig. Die waren nicht waschbar gewesen. Ja, genau. Und die haben dann sind ausgeblutet. Ja, genau. Und heute sind die Materialien besser. Und ich kaufe immer noch. Ich kriege zu Hause zwar langsam Ärger, weil das Archiv immer voller wird. Das Archiv wird voller wie wie das Haus. Und hast du gesagt, du schweißt auch Dinge ein, ja, gegen Feuchtigkeit und Motten und ja. Und gerade Stoffe, aber noch schlimmer das Material, also die Garne, dünne Seidengarne sind einfach auch sehr staubanfällig. Aha, ja. Und Staub bringt die, dass sie zerfallen. Ja. Also das ist Feuchtigkeit und Staub. Du kannst zugucken, wie ein Garn sich zersetzt. Und das sind eben wertige und teure Garne. Ja. Wenn man dann denkt, dass so eine Garnspule damals schon 2-3 Reichsmark gekostet hat. Und man muss sich das heute mal umrechnen. Ja. Und ich kriege die Qualität aber heute nicht mehr. Ja. Ja. Also man kriegt heute nicht mehr diese Seidenqualität. Und gerade wenn man alte Messgewänder auslässert, musst du ja dieses Material haben, das zu einem anderen Material passt. Ja. Und also auch meine Damen, die die Kleider, bestickte Kleider bekommen, die werden zwar bei uns nicht mehr mit Hand bestickt, weil das einfach nicht bezahlbar wäre. Die werden dann zwar mit der handgeführten Stickmaschine bestickt, aber das sieht natürlich mit den alten, die leuchten viel mehr, die Garne. Und dann heißt es immer, Synthetikgarne werden schöner. Ich sage ja, die glänzen mehr. Aber die anderen haben bessere Farben. Die haben eine viel intensivere Farbe. Und das sieht man auch bei den alten Trachten. Wenn man da auf die Borden guckt, mit den alten Garnen, die können 100 Jahre alt sein und haben immer noch eine Leuchtkraft. Oder die alten Hauben, die haben immer noch eine Aussage. Und wenn man unsere Materialien heute nimmt, die halten nicht so lange. Ich hatte ein Gespräch mit einem Teppichhändler und da ging es auch um die Zeit, wo man plötzlich alles mit Synthetik färbte. Ja. Und das blieb nicht. Also das, die Zeit, das verschoss in damit, Zeit sind diese Teppiche auch nicht interessant. Ja. Und alles, was an Textil ist, ist identisch. Also ist diese Probleme. Genau. Oder auch nicht. Also wir machen ja auch Hüte, Also Strohhüte. Ja. Und Strohhüte wurden ja früher mit Blauholz zum Beispiel schwarz gefärbt. Und bei Blauholz hat aber die Angewohnheit, wenn man damit nach draußen lief, dass diese Farbe rauslief. Dass du auf einmal alles schwarz hattest. Aber diese Farbe vom Blauholz hast du nie wieder hingekriegt. Weil diese Naturfarben immer anders sind wie die künstlichen Farben. Also wenn du jetzt Strohhüte machst, zu dem Hochzeitskleid? Ja. Für den Herrn oder für die Dame? Für die Dame. Aha. Weil also Schleier ist nicht immer angesagt und gerade nicht bei den, bei den alten Brautkleidern, aber für diese venezianischen großen Radstrohhüte getragen. Also und dann auch nicht in Weiß, sondern die wurden dann in Naturton getragen und die werden bei uns noch mit Hand gefädelt. Wir haben zwar auch eine Maschine zum, das ist Stoffborde, also Strohborde, das sind dünne Strohborde. Genau, die werden immer in Runden und dann über einen Konus gezogen, über so eine Hutform. Und bei diesen traditionellen Hüten, das ist ja im Endeffekt, wie man so einen Reisflügerhut kennt, die sind ja einfach nur so ein bisschen gebogen und haben da so ein Band unten. Und mit dem Band werden die dann wie eine Haube getragen. Das ist wieder dieses Empire-Kleid, da gehört genau so ein Hut dazu. Ja, da muss man an alte Bilder denken. Genau, und also genau. Sich anschauen. Ja. Da waren ja sehr und deswegen sammle ich eben diese alten Bücher. Ja, und du sammelst auch alte Hüte, das ist interessant. Genau. Und wo findet man die? Auf dem Flohmarkt immer noch? Oder? Ja. Ja, und wir tauschen manchmal auch mit Museen. Aha. Die haben dann Überschuss. Manchmal ist es so, dann kaufen die aus alten Beständen auf. Ja. Und ich kaufe auch auf alte Bestände auf. Ja. Und dann wird geguckt, was hast du? Was, und dann wird dann schon mal geguckt, dass man eben nicht so viel Doppelte hat, dass man auch mal was anderes hat. Weil manche Hüte muss man auseinandernehmen, um sie zu verstehen. Und so ist es bei manchen Modellen auch. Es gibt manche Kleider, die muss man erst zerlegen, um ans Geheimnis zu kommen. Ja. Und kann man einen neuen Schnitt wiederherstellen. Genau. Und gibt es spezielle Museen, Textilmuseen, wo du jetzt sagst, mit denen würdest du besonders befreundet sein, arbeiten? Weil, also ich habe international, also ich habe in Paris gibt es ein paar, aber das sind meistens private Museen, wo kein Otto normaler rankommt. Das sind Sammlungen, die auch Privatmenschen, zum Beispiel der Visage, das war der bekannteste Sticker in Paris. Okay. Ein Stickbetrieb, der für Cartier, also nicht für Cartier, für Dior, für Chanel, für die ganzen Couture gestickt hat. Dieser Betrieb ist heute auch von Chanel aufgekauft worden, um erhalten zu bleiben. der hatte eine Privatsammlung gehabt. Da hatte ich das Glück, eben gucken zu dürfen, weil ich den Lesage noch kennengelernt habe, da habe ich meine Stickerei gelernt. Und so kam es, wenn du bei Kirche warst, hast du vorteilhaft immer bei großen Betrieben deine Ausbildung machen können. Ne? Und der hatte ein privates Textilmuseum. Da waren auch seine ganzen Modelle, die seine Eltern gestickt haben, alles konntest du da dir angucken. Und die Techniken haben sich eben sehr verändert, weil es einfach nicht mehr bezahlbar war. Deswegen sind ja viele dann auch nach Indien gegangen. Die Couturehäuser haben in Indien sticken lassen. Die sticken auch gut und viel günstiger. Und für mich war zum Beispiel, gerade wenn man jetzt an die Historie geht, ich habe auch viele andere Länder bereist, also weil jedes Land ja auch seine eigenen Textilien hat, zum Beispiel. Also, Indien warst du auch? In Indien habe ich ein Jahr leben können, das war aber theologisch geplant. Aha. Und hatte dann das Glück, einen Stickbetrieb in Indien kennenzulernen, die natürlich die Tambour-Stickerei, das ist eben die Fein-Couture-Stickerei, die wird nicht mit einer Nadel gearbeitet, sondern mit einem Haken. Das ist wie ein Häkelhaken. Und manche haben unten eine Zunge dran, das machen die Pariser, also die Franzosen arbeiten mit so einem Zungenhaken und die Inder arbeiten wie eine spitze Häkelnadel. Und dann wird einfach an einem Faden sind dann ganz viele Perlen und dann wird mit dem Unterfaden immer nach oben gearbeitet und dadurch kann man die Perle festsetzen. Ich habe mir immer überlegt, so, wenn auch Pailletten werden damit angearbeitet. Und, also der Wahnsinn, die Stickerei in Asien. Ja, also genau, also die Inder haben es einfach verfeinert, weil an ihren Saris gibt es so viel Perlenstickereien auch und dann habe ich Asien generell, Japan und China bereisen dürfen, weil da hat mich natürlich wieder Shaburi sehr fasziniert. Das ist die Falt- und Plissiertechnik und Färbetechnik, weil die natürlich ihre Seide für die Kimonos speziell färben und auch sticken. Und die haben die Nadelmalerei eben verfeinert. Die Stickerei kam ja von Asien überhaupt rüber nach Europa. Ja, also heute sieht man es mit diesen Bildern, die man in China kaufen kann, die handgestickt sind. Man sagt, dass die Stickerinnen eigentlich blind werden, weil die so intensiv fein arbeiten. Und schlechtes Licht haben. Ja, ach, schlechtes Licht. Ja. Also ich weiß es auch nicht, aber es war jedenfalls traurig, wenn man das so sah und dachte, oh Gott, und diese Mädchen. Viele Kimono-Stickerinnen sind blind geworden, weil einfach ihre Werkstätten so dunkel waren. Die hatten eine Kerze vor sich stehen gehabt. Ja. Weil ich dachte, wie kann man da blind bei werden? Also es ist ja eigentlich, man kann lahmen dabei. Ja. Also Augenkrankheiten gibt es viele, weil die sich so hoch konzentrieren müssen auf diese Technik, weil das sind alles, wenn man einen Kimono sieht, einen alten Kimono, das sieht aus wie gemalt, also auf Seidenmalerei wäre. Ist, wie gesagt, also diese Stickbilder sind jetzt auch leider ins Touristische sehr gekommen, aber es ist fantastisch, was es da alles gibt. Und das hast du noch als Mönch verreist, oder? Ja, war natürlich Tür und Tor offen. Ja. Man wirkt sehr viel vertrauenswürdiger. Man ist als Missionar ins Land gelassen worden. Und da hat man natürlich Möglichkeiten gehabt, ins Land zu kommen und man wird anders gesehen. Und ich konnte aber anders reisen. Also heute könnte ich mir das nicht mehr leisten, so einfach so halb um die, also einmal ganz um die Welt zu reisen. Und viel gesehen, aber auch viel Handwerk gesehen. Und wir haben eben auch immer im Handwerk gearbeitet. Missioniert nicht mit einem Kreuz in der Hand oder mit der Bibel in der Hand, sondern mit Arbeitskraft in den Fingern. Also wir haben Damen das Nähen beigebracht, dass sie sich selbst finanzieren können und haben aber auch Schulen mit aufgebaut. Also das war Missionstätigkeit. Und das bleibt ja auch ein bisschen im Gemüt. Auch die Religion jetzt. Ich bin heute immer noch der Prediger. Ja. Also gibt es etwas, wo du sagen würdest, das muss man unbedingt noch loswerden, das muss jeder wissen von dem, was du tust oder was du möchtest? Ja, also also ich finde einfach, man soll sich selbst nicht so ernst nehmen. Immer lachen, immer. Und wenn es einem noch so schlecht geht, anderen geht es immer schlechter. Und man muss was im Leben haben, was man liebt. Ja, also eine Passion. Ja, und ich liebe meinen Beruf. Ja. Ich habe meine Berufung geliebt als Theologe. Ja. Das bleibe ich mein Leben lang. Aber mein Handwerk, also ich liebe Stoff. Ich könnte mich in Stoffen und Garn könnte ich mich reinlegen. Und du hast ja auch die Möglichkeit, es zu tun. Ja, genau. Aber ich kann auch nicht aufhören zu kaufen. Ja. Also man kann nie genug Stoff haben, sage ich immer. Ja, also es ist schon ein Fingerspitzenliebe. Ja. Also da wünsche ich dir noch viele, viele Menschen, die diese Passion teilen.